Willkommen zu unserem Podcast zur veganen Ernährung. Ich bin Luca und ich bin hier mit Jonas, mit der Selina und der Julie. Sie haben dazu ein Selbstexperiment gemacht, wo sie sich 2 Wochen lang vegan ernährt haben. Wir haben dazu noch eine Fragestellung formuliert, und zwar: Was für Folgen bringt eine vegane Ernährung für Gesundheit, für die Ausgaben und für den Zeitaufwand? Das Ganze machen wir im Rahmen von unserer IDPA. Und uns hat es einfach mal interessiert, wie das so ist mit dem Vegan und so. Und darum haben wir uns dazu entschieden, ein Selbstexperiment da einzubinden. Zusätzlich haben wir dann noch eine Expertenmeinung dazugeholt. Und dafür haben wir ein Interview mit einem Studierenden gemacht, der jetzt gerade im 5. Semester ist, Ernährungsberater zu werden. Sein Name ist Kevin Bühler. Ein weiterer Grund, für das wir unsere IDPA an veganer Ernährung widmen, ist, dass uns aufgefallen ist, dass auch in Läden immer mehr vegane Produkte auch vorhanden sind, irgendwelche Fleischalternativen oder Milchersatz und so weiter. Unser Podcast ist für Leute, die sich vielleicht auch mal selber überlegt haben, das vegane Essen mal auszuprobieren. Und wir wollen hier so weiterbringen, was so wichtig zu beachten ist. Und das ist auch der Grund, warum wir eben noch einen Experten zugeholt haben. Gut, kommen wir noch so ein bisschen zum Ablauf von unserem Podcast. Wir reden zuerst so ein bisschen über das Selbstexperiment, das die 3 gemacht haben. Über die gesundheitlichen Aspekte, die Sicht von wirtschaftlichen Perspektiven und am Schluss machen wir noch ein Fazit. Gut, kommen wir zum Experiment. Sagt doch mal, wie ihr euch bis jetzt ernährt habt. Also, ich habe mich bis jetzt omnivor ernährt, beziehungsweise ich esse einfach das, auf das, was ich Lust habe. Ich achte jetzt da nicht besonders auf die Herkunft oder auf die Qualität des Essens achten. Genau. Ja, kommen wir zu mir. Ich tue mich auch omnivor ernähren. Das heisst, dass ich eigentlich auch alles esse. Ich achte mich ein bisschen darauf, wo mein Essen kommt. Aber ich esse eigentlich auch alles. Genau. Ich lebe seit 5 Jahren etwa vegetarisch. Das heisst, ich esse alles außer Fleisch und Fisch. Und wie seid ihr da genau vorgegangen? Wie hat so eure Vorbereitung auf das Experiment ausgesehen? Ja, also wir haben uns einfach im Vorhinein ein bisschen darüber informiert, was so nährstoffreiche Lebensmittelalternativen sind und was zum Beispiel proteinhaltig ist, wo es ja so, schon viele Sachen gibt, wo man wie nur das Fleisch aufnimmt und wo man dann muss schauen, wie man das ersetzen kann. Wir haben zum Beispiel auch online über Migros so ein bisschen vegane Sachen rausgesucht und auch ein bisschen Preise verglichen. Ich habe bei diesem Selbstexperiment nicht mitgemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mit meiner Sojaallergie mich nicht so ausgewogen könnte ernähren, also mit der veganen Ernährung, weil das Sojaprotein eines der besten pflanzlichen Proteine ist. Das hat uns so der Kevin Bühler erklärt. Und er hat dann aber noch gesagt, auf die Frage, ob ich echt gleich hätte mitmachen können, dass es dann einfach wichtig ist, dass man verschiedene Proteinquellen miteinander kombiniert, um so auch auf eine gute Proteinquelle zu kommen und alle essentiellen Aminosäuren abzudecken. Und wie sieht es aus mit den Menüs? Habt ihr da alle das Gleiche gegessen oder habt ihr da alles selber geschaut? Wir haben alle selber geschaut. Das heisst, wir haben, eigentlich sind wir in das Migros und dann haben wir eine Woche Einkäufe gemacht und haben dort versucht, möglichst ausgewogen und ausgeglichen uns die Menüs zusammenzustellen und haben das dann auch dokumentiert. Und wie ist es euch so gegangen? Habt ihr Schwierigkeiten gehabt, irgendwie am Anfang oder sonst etwas? Ja, also auf jeden Fall. Ich habe nicht gedacht, also, als ich zuerst mal im Migros gegangen bin, habe ich erst wie gesehen, wie viele Sachen eigentlich gar nicht vegan sind. Und man muss sich halt schon sehr achten, wenn man dann im Migros einkaufen kann, wo überall Milch und Eier zum Beispiel drin sind oder auch Spuren von Milch und Eier, ist eigentlich fast überall. Wegen dem war es am Anfang schon eine kleine Herausforderung gewesen. Aber ich muss sagen, etwas haben wir auch neu gelernt, und zwar, dass man beim Migros auf die Etiketten, auf die elektrischen Etiketten draufdrücken kann, entweder unten oder oben. Und dann muss man etwas warten und dann kommt eigentlich so eine Auflistung von den Nährstoffen und Zutaten, was eigentlich drin ist. Und das hat uns auch geholfen, um zu schauen, ob etwas vegan ist oder nicht. Eine recht grosse Herausforderung habe ich auch gefunden in den Restaurants, dass diese Restaurants wirklich keine veganen Gerichte anbieten. Oder halt einfach nur so einen kleinen Vorspeisesalat oder so. Das finde ich auch recht schockierend, ehrlich gesagt. Genau, man hat recht stark darauf achten, dass wenn man zum Beispiel ein Getränk bestellt, dass dort nicht Kuhmilch drin ist, sondern dass man irgendwie Alternativen wie Sojamilch oder Hafermilch hat genommen. Okay, in diesem Fall hattet ihr etwa alle die gleichen Herausforderungen gehabt. Ja, wie war so mit dem, wie ist so euer Gefühl dabei gewesen? Also vielleicht auch geschmacklich oder so, ist das gut gewesen oder hattet ihr das Zeug gar nicht gern gehabt? Also ich habe ja so Fleischersatzprodukte schon gekannt, weil ich mich ja vegetarisch ernähre. Darum war das nicht ein riesen Unterschied für mich gewesen. Was mich gestört hat, ehrlich gesagt, ist die vegane Milch. Ich habe Kuhmilch einfach vom Geschmack her lieber. Und ja, das hat mich eigentlich ein bisschen gestört dann. Aber sonst war es okay gewesen. Ja, ich muss leider sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt krank war. Das heisst, ich habe eigentlich vom Geschmackssinn auch eigentlich nichts rausgeschmeckt. Das heisst, dass ich dazu nicht so viel sagen kann. Also ich finde, die meisten Sachen waren eigentlich recht okay gewesen. Bei so Fischstäbchen zum Beispiel, die schmecken sogar genau gleich wie die mit Fisch drin. Aber man muss wirklich sagen, Sojajoghurt ist wirklich etwas von den schlechtesten Sachen, die ich nie probiert habe. Also es ist wirklich, mir ist übel geworden, als ich es gegessen habe. Ja, ich habe auch Sojajoghurt probiert und ich muss sagen, ich bin auch absolut kein Fan davon. Da bin ich ja froh, habe ich nicht geschmeckt. Und würdet ihr sagen, in dieser Zeit, in diesen zwei Wochen, habt ihr da irgendwie irgendetwas gemerkt, so, wie es nicht sonst so gegangen ist, abgesehen eben vom Einkaufen, was wir jetzt gehört haben, wo etwas aufwendiger war? Nein, bei mir eigentlich nicht. Also ich hatte die gleiche Energie wie immer und ich habe auch von der Verdauung her keinen Unterschied gemerkt. Ich habe das Gefühl, die zwei Wochen waren vielleicht auch einfach zu kurz gewesen. Ja, dem kann ich mich gerade anschliessen. Also ich habe wirklich absolut keinen Unterschied so vorher gemerkt. Also genau gleich wie vorher. Okay. Und was hört man so von den Leuten, was so die grösste Herausforderung ist? Mit was haben die Leute Mühe dabei? Also jetzt aus der Sicht von der Ernährungsberatung ist sicher eine Nährstoffabdeckung eine komplette. Es gibt gewisse Nährstoffe, die kritisch sind in der veganen Ernährung. Auf die komme ich dann später noch zu sprechen. Aber auch die Wissensvermittlung, also dass man die Leute jetzt hier eine Beratung besuchen kann, dass man eine Education bei denen vornehmen kann, damit sie eben das, was man sagt, können umsetzen können. Und eine weitere Hürde ist sicher auch, oder, ja, ist die geringere Bioverfügbarkeit von pflanzlichen Proteinen. Also, kommen wir jetzt noch zum gesundheitlichen Aspekt. Hier dafür haben wir sehr viel mit dem Kevin Bühler können diskutieren, was alles genau wichtig ist an einer veganen Ernährung, um gleichzeitig auch wirklich gesund zu sein. Weil, ja, zwar auch bei einer omnivoren Ernährung, aber bei einer veganen fast schon mehr, können, wenn man sich nicht richtig ernährt, definitiv auch Mängel auftreten, zum Beispiel Vitamin B12 und Omega 3, wo in Fisch oder Fleisch vorkommt, vor allem das Omega 3 im Fisch. Dazu hat er uns gesagt, kann sich empfehlen, das zu supplementieren, also Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen, um trotzdem auch gesund zu bleiben. Zudem hat man natürlich auch noch ein grösseres Risiko für eine tiefere Knochendichte wegen dem fehlenden Konsum von Kuhmilch, weil man dann natürlich viel Kalzium nicht aufnimmt. Trotz all diesen Nachteilen gibt es natürlich auch definitive Vorteile für den Körper, nämlich einen tieferen Cholesterinspiegel, weil man halt weniger Fett zu sich nimmt, also halt recht viel Fett in Milchprodukte und Fleisch befindet. Genau, insgesamt kann man sagen, dass das Risiko von einer Herzlauferkrankung sinkt. Man muss aber auch dazu sagen, dass man nicht einfach so grundsätzlich sagen kann, die vegane Ernährung ist gesünder oder ungesünder. Wenn man auf alle Nährstoffe und so achtet, dann kommt es eigentlich auf genau das Gleiche wie bei einer omnivoren Ernährung. Und die Gesundheit grundsätzlich hängt einfach sehr viel mit dem Lebensstil, wo eine Person führt, ab. Ja, das hat auch der Kevin Bühler gesagt, dass man sich eben ausgewogen ernähren soll, auch wenn man eine omnivore Ernährung hat, also möglichst unverarbeitet, frisch und so weiter. Dann kann man die ganzen Risiken, die man vorher aufzählt, auch mit einer omnivoren Ernährung relativ gut senken. Das empfehlenswerte Alter ist so von 18 bis 65 eigentlich, weil Kinder sollten sich eigentlich eher nicht vegan ernähren, weil sie einfach einen sehr hohen Nährstoffbedarf haben und in tierischen Produkten ist halt eine höhere Konzentration von Vitaminen. Und darum wäre es halt recht aufwendig, wenn man Kinder vegan würde ernähren. Es geht zwar, aber mit viel Aufwand. Und im Alter werden halt Proteine immer schlechter verwertet, was dann auch nicht hilft bei einer veganen Ernährung. Und darum ist so genau das empfehlenswerte Alter eigentlich so eingeschränkt. Wir haben im Rahmen der Arbeit ein Zwei-Wochen-Experiment gemacht mit veganer Ernährung. Kann man da jetzt sagen, dass man nach 2 Wochen irgendwie schon irgendwie macht das überhaupt einen Unterschied oder ist das eigentlich also jetzt auf den Körper, auf die Gesundheit und so bezogen? Das ist schwierig zu sagen. Also wahrscheinlich länger 2 Wochen nicht, dass man jetzt merkbare Veränderungen würde feststellen. Man könnte Laborwerte abnehmen, um zu schauen, was sich verändert. Also gerade so Blutfettwerte zum Beispiel würde sich dort empfehlen. Ob man schon sieht, ja, sinkt irgendwie die Cholesterin, der Cholesterinspiegel im Blut. Aber ich glaube, jetzt vom selber etwas spüren oder so, würde man auch nach 2 Wochen noch nicht viel merken. Um jetzt noch ein bisschen Wirtschaft da reinzubringen, was ist euch so beim Einkaufen aufgefallen, also was so der Preis angeht? Ja, also ich habe es im Migros beim Einkaufen eigentlich schon gemerkt, bei der Milch zum Beispiel, habe ich da so eine Bio-Sojamilch gekauft, die pro Liter 2,45 Franken kostet. Und Celina hat da Kuhmilch gefunden, wo glaub ein bisschen günstiger ist. Genau, die wäre pro Liter 1,95. Das ist schon günstiger. Ziemlicher Unterschied, ja. Genau. Hier habe ich auch noch 500 Gramm Bulleschnitzel für 12,40. Wie sieht das bei dir aus? Genau, ich habe hier etwas gefunden, Planted Chicken. Mhm. Nämlich ist das eben so ein Bulle-Ersatz, wo pro 500 Gramm 17 Franken kostet. Also das ist auch wieder ein bisschen teurer, wie man sieht, also das vegane Ersatzprodukt. Also man kann sagen, dass vegane Produkte im Schnitt ein bisschen teurer sind. Das zeigt hier auch eine Analyse auf der Seite Statista, die zeigt, dass im Durchschnitt vegane Produkte 25% teurer sind als tierische Produkte. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was man jetzt genau essen will. Also sicher da die Ersatzprodukte, wie wir vorher gehört haben, sind immer etwas teurer. Aber wenn man jetzt so einfach mit viel Gemüse isst und so weiter und vielleicht nur ein paar einzelne Ersatzprodukte in der Ernährung einbezieht, dann kann man dort schon so etwas steuern, dass es nicht viel teurer wird. Genau, also bei einer omnivoren Ernährung hast du ja auch nicht immer die gleichen Preise. Also Es gibt ja Leute, die mehr Fleisch essen oder eben teures Fleisch essen als andere. Und darum kommt es dann halt auch nicht immer aufs Gleiche. Also der Preis ist eigentlich recht abhängig von, wie du dich eigentlich ernährst. Es kommt jetzt nicht spezifisch auf das Vegane drauf an eigentlich. Wir haben mit dem Kevin Bühler auch noch über einen ökologischen Fußabdruck geredet, der bei der veganen Ernährung in diesem Zusammenhang auch immer ein Thema ist. Und wir haben ihn gefragt, ja, kann man da sagen, ja, das Vegane ist besser oder schlechter? Und er hat tatsächlich gesagt, ja, dass man das eigentlich schon so sagen kann. Er hat uns gesagt, dass mit der veganen Ernährung einen besseren Fußabdruck erreicht werden kann. Obwohl zum Teil auch Früchte von anderen Ländern, irgendwie Avocado oder was auch immer, ja, in die Schweiz kommen, was natürlich nicht so gut für die Umwelt ist. Aber man fährt immer noch besser als jetzt mit tierischen Produkten. Und die Tiere werden natürlich auch gefüttert und es wird auch oft ja, importiert. Und allgemein kann man auch sagen, dass die Fleischproduktion schon jetzt abgesehen vom Futter recht viele Ressourcen verbraucht. Und noch ein kleines Beispiel. Zum Beispiel für 1 Liter Sojamilch zu produzieren, braucht es halt deutlich weniger Ressourcen als für 1 Liter Kuhmilch zu produzieren. Aber da Kuhmilch sehr viel mehr Proteine drin hat als Sojamilch, wenn man da dann auf 100 Gramm Protein geht oder so, kommt es dann eigentlich auf die gleichen Ressourcen her. Also dann braucht es eigentlich gleich viele Ressourcen für gleich viel Protein zu produzieren. Was man natürlich auch noch muss bedenken bei tierischen Produkten, die sind oft subventioniert. Also die Bauern bekommen Geld vom Staat, dass dementsprechend aber die Produkte im Laden günstiger sind. Das ist bei veganen Produkten eigentlich nicht der Fall. Darum lässt sich auch ein kleiner Prozentsatz erklären, warum es teurer ist, die vegane Ernährung. Gut, dann kommen wir schon zum Fazit. Um jetzt unsere Fragestellung zu beantworten, zur Erinnerung, welche Folgen bringt vegane Ernährung für die Gesundheit, die Ausgaben und für den Zeitaufwand? Können wir jetzt festhalten, dass man mit der veganen Ernährung gewisse gesundheitliche Vorteile kann erreichen kann, wenn man sich dann auch richtig ernährt. Bei den Ausgaben können wir sagen, dass sie etwas teurer ist, aber es lässt sich auch von einem selber aus steuern, je nachdem, was man für Produkte einkauft. Und beim Zeitaufwand ist es so, dass man sicher am Anfang mehr Zeit im Laden wird verbringen, weil man ja noch nicht genau weiss, ja, ist jetzt da irgendein Ei drin oder so, auf was muss ich genau achten. Aber wenn man einmal eine gewisse Gewohnheit hat, dann wird es auch nicht wirklich länger gehen. Und ja, auf das Kochen hat es ja in dem Sinn eigentlich keinen Einfluss. Ja, man tut sich selber sicher nichts Schlechtes, wenn man sich vegan ernährt, also wenn man sich ausgewogen vegan ernährt. Und definitiv hilft man auch der Umwelt, haben wir ja vorhin gesehen. Und natürlich auch den ganzen Tieren, die nicht leiden müssen, wenn man sich vegan ernährt. Würdet ihr euch dann nochmal vegan ernähren oder weiterhin vegan ernähren? Nein, also ich auf keinen Fall. Da ist mir der Aufwand definitiv zu gross. Und ich finde auch von der geschmacklichen Ebene her fehlt einfach wie etwas. Also ich habe sehr gerne Fleisch und wegen dem würde ich ungern auf das verzichten. Und allgemein ist es einfach ein zu grosser Aufwand, wenn man jetzt ins Migros geht und immer zuerst muss schauen, was ist vegan, was ist nicht vegan. Das ist ja überall, auch im Restaurant immer. In der Schweiz ist das auch kein Problem, sich vegan zu ernähren, aber wenn man dann mal in die Ferien geht oder so, dann kann man es wahrscheinlich sowieso direkt vergessen. Kann ich jetzt mal davon aus. Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich ernähre mich ja vegetarisch ernähren und ich habe das Gefühl, sicher sobald ich ausziehe von zu Hause und dann allein leben oder so, werde ich wahrscheinlich mehr zu veganen Ersatzprodukten greifen, solange sie nicht halt viel teurer sind oder einfach nicht fein sind für mich. Aber ich habe da sicher das Gefühl, dass ich da sicher ein paar alternative Produkte werde, konsumieren. Ja, ich muss sagen, ich kann mir das vegane Leben auch nicht weiterhin vorstellen, auch wenn ich beim Selbstexperiment nicht so viel rausgeschmeckt habe. Muss ich sagen, war es trotzdem etwas teurer für mich. Und auch vor allem auf Milchprodukte zu verzichten, ist recht schwer. Würde ich sagen, könnte ich mir eher ein vegetarisches Leben mehr vorstellen als ein veganes. Und ich glaube, dass mir der Fleischgeschmack auch wird fehlen. Ja, also ich kann mir auch, kann noch gut hinzufügen, also vegetarisch könnte ich mir auch noch ändern vorstellen jetzt. Also ich glaube, kein Problem im Vergleich zum Vegan, wo es einfach ein deutlich kleiner Aufwand ist. Okay, ich sage da auch noch etwas dazu, obwohl ich jetzt nicht mitgemacht habe bei diesem Selbstexperiment. Was mir aufgefallen ist, also wo wir mit dem Kevin Bühler über die ganze Thematik geredet haben und wenn ich die anderen habe gesehen während dem Selbstexperiment, werde ich mich sicher auf eine ausgewogene Ernährung mehr achten und auch von wo das die ganzen Produkte kommen, weil auch mit der Herkunft und so weiter ja, kann man wie eben etwas Besseres machen, zum Beispiel für die Umwelt, wie auch für Gesundheit. Und ich glaube, das ist auch schon etwas sehr Gutes. Ja, wir haben da ja recht viele unterschiedliche Meinungen zusammenbekommen. Aber ich würde vor allem halt einfach sagen, dass man von beiden Seiten, also jetzt von omnivoren Ernährung, von vegetarischer Ernährung und von veganer Ernährung, einfach glaube ich, überall ein bisschen mehr Akzeptanz bräuchte von allen Seiten. Und dass man die unterschiedlichen Ernährungsweisen respektiert. Genau, und glaubt nicht alles aus dem Internet und macht jeden Trend mit, sondern tut doch erst für euch selber überlegen, ob das für euch auch gut ist. Und sonst, wenn ihr es nicht genau wisst, geht doch zum Kevin in die Ernährungsberatung. In dem Sinn wollen wir uns natürlich auch noch ganz herzlich beim Kevin Bühler bedanken, dass er sich die Zeit für das Interview genommen hat und uns da sehr gut hat können Auskunft geben. Merci vielmals. Ja, somit wären wir dann auch schon am Ende von unserem Podcast. Ich hoffe, ihr habt da eure Learnings können daraus rausziehen und ja, habt vielleicht auch das Interesse bekommen, mal selber auszuprobieren, wie sich so vegan Leben anfühlt. Oder hätte ich schon irgendeine Scheibe abschneiden können. Merci vielmals fürs Zuhören.